Erster Gott sagte zu mir, dass ich einen Gürtel aus Leinen kaufen und ihn um meine Hüften legen sollte, aber ich dürfte ihn nicht nass machen. Zweiter deshalb kaufte ich den Gürtel, so wie der Herr es mir befohlen hatte, und legte ihn direkt um meinen Körper. Dritter kurze Zeit später sprach der Herr ein zweites Mal zu mir und gab mir eine neue Anweisung. Vierter er sagte, dass ich den Gürtel nehmen und zum Fluss Euphrat gehen sollte, um ihn dort in einer Felsenspalte zu verstecken. Fünfter ich gehorchte dem Befehl Gottes, ging zum Euphrat und verbarg den Gürtel an der Stelle, die er mir genannt hatte. Sechster nach einer langen Zeit befahl mir der Herr, wieder zum Euphrat zu reisen, um den versteckten Gürtel von dort zurückzuholen. Siebter als ich am Euphrat ankam und den Gürtel ausgrub, sah ich, dass er völlig verrottet war und für nichts mehr gebraucht werden konnte. Achter daraufhin sprach der Herr erneut zu mir und erklärte mir die Bedeutung dieses Zeichens. Neunter Gott sagte, dass er den großen Stolz der Menschen in Juda und Jerusalem genauso vernichten werde, wie dieser Gürtel zerstört wurde. Zehnter diese bösen Menschen weigern sich, auf meine Worte zu hören, und folgen stattdessen anderen Göttern, weshalb sie so wertlos wie dieser Gürtel werden. Elfter so wie ein Gürtel eng am Körper liegt, wollte ich, dass ganz Israel und Juda eng mit mir verbunden sind, damit sie mein Volk und mein Stolz sein können. Zwölfter sag ihnen, dass jeder Krug mit Wein gefüllt werden soll, auch wenn sie dich spöttisch fragen, ob sie das nicht schon längst wissen. Dreizehnter antworte ihnen, dass der Herr alle Bewohner des Landes, die Könige, Priester und Propheten mit einer Trunkenheit füllen wird, die sie verwirrt. Vierzehnter Gott erklärte, dass er sie ohne Mitleid gegeneinander stoßen und vernichten werde, wobei sogar Väter und Söhne gemeinsam untergehen werden. Fünfzehnter hört genau zu und seid nicht so stolz, denn der Herr hat zu euch gesprochen und euch ernsthaft gewarnt. Sechzehnter ehrt Gott, bevor es dunkel wird und ihr an den finsteren Bergen stolpert, während ihr vergeblich auf das rettende Licht wartet. Siebzehnter wenn ihr nicht hören wollt, werde ich heimlich weinen, weil das Volk des Herrn gefangen genommen und in ein fremdes Land weggeführt wird. Achtzehnter sagt dem König und der Königin, dass sie von ihren Thronen herabsteigen sollen, weil ihre prächtigen Kronen von ihren Köpfen gefallen sind. 19. Die Städte im Süden sind verschlossen und niemand kann sie öffnen, da das gesamte Volk Juda in die Gefangenschaft geführt wird. 20. Schaut nach Norden und seht die Feinde kommen, denn die Menschen, für die ihr verantwortlich wart, sind nun in großer Gefahr. 21. Was werdet ihr sagen, wenn Gott eure ehemaligen Freunde als Herrscher über euch einsetzt, so dass ihr Schmerzen wie eine Frau bei der Geburt habt? 22. Wenn ihr euch fragt, warum das geschieht, sollt ihr wissen, dass eure große Schuld und eure Sünden der Grund für diese Schande sind. 23. Kann ein Mensch aus Äthiopien seine Hautfarbe oder ein Leopard seine Flecken ändern? Genauso wenig könnt ihr Gutes tun, weil ihr so an das Böse gewöhnt seid. 24. Deshalb wird Gott euch wie Spreu verteilen, die vom starken Wind der Wüste in alle Richtungen weggeblasen wird. 25. Das ist das Schicksal, das Gott für euch bestimmt hat, weil ihr ihn vergessen habt und stattdessen falschen Versprechen vertraut habt. 26. Aus diesem Grund wird Gott eure Schande vor allen Menschen offenbaren, damit jeder sieht, was ihr im Geheimen getan habt. 27. Gott hat eure Untreue und eure abscheulichen Taten auf den Hügeln gesehen, weshalb Jerusalem unrein bleibt, bis es sich endlich ändert.